2.4 Bitte. Bitte schön. Ich hätte gern. Ich hätte lieber. Ich möchte. Ich nehme. Der Käse. Eine Flasche. Welche Flasche? Wünschen. Sie wünschen? Welchen Käse wünschen Sie? Geben. Geben Sie mir bitte. Der Apfel. Die Äpfel. Ein Brötchen. Die Tomaten. Kosten. Was kosten die Lebensmittel?